So steht es im Grundsatzprogramm, das am letzten Aprilwochenende 2016 in Stuttgart beschlossen wurde. Auf der Abendveranstaltung im November 2023 unweit von Potsdam war ziemlich schnell klar, wie kompliziert die Remigration, also die Vertreibung von Millionen von Menschen, ist, vor allem wenn sie auch nicht assimilierte Staatsbürger betreffen sollte. Gernot Möhrig hatte dann auch gleich einen Vorschlag zur Hand und regte an, ein Expertengremium solle das ausarbeiten, und zwar unter ethischen, juristischen und logistischen Gesichtspunkten. Eine Person dafür hatte Möhrig da schon im Sinn, Hans-Georg Maaßen, den früheren Chef des Verfassungsschutzes. Damit man etwas in der Schublade habe, wenn eine patriotische Kraft im Land Verantwortung übernehme. Maaßen sagte auf Anfragen zu Korrektiv, dass er weder von diesem Abend im Hotel wusste, noch jemals von Möhrigs Idee gehört habe. Maaßen verließ Anfang 2024 die CDU und gründete mit der Werteunion eine neue Partei. An diesem Novemberabend hörten die Anwesenden in der Jugendstilvilla also einen Vorschlag zur Gründung einer Expertenkommission, die die Vertreibung von Millionen von Menschen, darunter auch Staatsbürgern, aus Deutschland nach ethischen, rechtlichen und juristischen Gesichtspunkten für den Zeitpunkt vorbereiten sollte, an dem eine rechte Partei an die Macht kommt. Dieser Vorschlag weckt Erinnerungen. Er lässt einen frösteln. Korrektiv hat seine Recherche zu den Vorgängen im Landhaus Adlon, wie gesagt, am 10. Januar 2024 veröffentlicht. 5 Tage später feuerte die AfD-Vorsitzende Alice Weidel ihren Mitarbeiter Roland Hartwig. Alle zentralen Aussagen der Recherche blieben, wie ebenfalls schon erwähnt, unangefochten. Der Dreiklang aus Expertenkommission, Remigration von nicht assimilierten Staatsbürgern als Jahrzehnteprojekt, also Vertreibung von Staatsbürgern mit migrantischem Hintergrund und die Musterstadt in Nordafrika zeigen, was die völkischen Rechten, unter denen sich hochrangige AfD-Funktionäre befinden, wollen und was sie umsetzen werden, wenn sie die Möglichkeiten dafür erhalten. Und der AfD-Chef aus Thüringen, Björn Höcke, hatte wenige Wochen nach der Veranstaltung im Gasthof Adlon bei einer Rede in Gera am 12. Dezember 2023 auch eine Zahl im Kopf. Zitat: Wir werden auch ohne Probleme mit 20-30% weniger Menschen in Deutschland leben können. Zitat Ende. In Deutschland leben um die 83 Millionen Menschen. 30% weniger wären knapp 25 Millionen Menschen. Das ist eine Zahl, die sich auch in Kras Buch findet.